Das Originalmaterial, der Fußbodenbelag, die Möbel, die Wandpaneele, die Kommunikations- und Abhörinstrumente, Fernschreiber, Telefonhörer, Wählscheiben, klobige Geräte aus Bakelit, das alles macht dieses unsäglich Bürokratische körperlich spürbar. In einer Ecke auf dem Fußboden das Gewölle vom letzten Einsatz des Stasi-Reißwolfs, geschreddertes Gekröse von der finalen Aktenvernichtungsaktion, wie Erbrochenes, Anverdautes. Draußen an den Straßenlaternen Wahlplakate für eine Tits-and-Ass-Competition in einer dörflichen Disse. 500 € sind ausgelobt.